Wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, wären sie vor dem Tode bewahrt worden. Wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, sondern Gott treu geblieben wären, wären sie von Gott nach einem glücklichen und ruhigen Aufenthalt auf dieser Erde, ohne zu sterben, in den Himmel versetzt worden, um ein ewiges und glorreiches Leben zu genießen. Das Ziel wäre aber dasselbe, aber der Weg dahin wäre ganz anders gewesen für die, die nicht gesündigt hätten. Ja? Sondern Gott hätte sie nach einem glücklichen und ruhigen Aufenthalt auf dieser Erde, wie man so schön sagt, im Schlaraffenland, diesem Garten Eden, wo sie gearbeitet hätten, ohne zu schwitzen, ohne sich zu verletzen und ein schönes Leben gehabt hätten, um Gott zu dienen, wären sie dann irgendwann in den Himmel versetzt worden, ohne den Tod, die Schrecken des Todes, um dann das ewige, glorreiche Leben zu genießen. Dass es trotzdem noch verheißen ist, zu dem wir trotzdem berufen bleiben, aber eben auf ganz andere Weise müssen wir jetzt dahin kommen, mit vielen, durch viele Trübsale, das Tal der Tränen. Die Erde war kein Tal der Tränen vor der Sünde.